Nachmittag in San Diego ankam, herrschte dort buntes Treiben. Es war der erste Samstag der Rennsaison und die Stadt wimmelte von Menschen, die deswegen über die Grenze gekommen waren. Filmvolk aus Los Angeles, Farmer aus dem Imperial Valley, Matrosen der Pacific-Flotte, Spieler, Touristen, Rumtreiber, sogar ganz gewöhnliche Leute aus allen Ecken des Landes. Ich suchte mir ein Hotel, ließ meine Reisetasche dort und ging zum US Grand Hotel, um den Agenten aus Los Angeles aufzulesen, den ich im Telegramm bestellt hatte. Ich fand ihn in der Halle. Ein sommersprossiger Bursche von vielleicht 22, dessen hellgraue Augen gerade das Rennprogramm überflogen, das er in seiner Hand hielt, an der ein Finger mit Leukoplast verbunden war. Ich ging an ihm vorbei zum Zigarrenstand, wo ich mir ein Päckchen Zigaretten kaufte und eine imaginäre Beule aus meinem Hut strich. Dann ging ich wieder hinaus auf die Straße. Der verbundene Finger und die Beschäftigung mit dem Hut waren unsere Erkennungszeichen. Irgendwer hat diese Tricks bereits vor dem Bürgerkrieg erfunden, und da sie aber immer noch bestens funktionierten, war ihre Antiquiertheit kein Grund, sie abzuschaffen. Ich schlenderte die Straße entlang, vom Broadway San Diegos Hauptader mich entfernend, und der Detektiv holte mich ein. Sein Name war Gorman, und ich machte ihn mit der Sachlage vertraut. Sie fahren runter nach Tijuana und hocken sich ins Goldene Hufeisen. Da verkehrt ein kleines, molliges Mädchen, das Jinx schnorrt. Ziemlich stämmig, braunes Lockenhaar, braune Augen, rundes Gesicht, großer roter Mund, kräftige Schultern. Sie können sie gar nicht verfehlen. Sieht ganz nett aus, die Kleine, ist aber erst 18, wird Püppi genannt. Auf die müssen Sie Ihr Augenmerk richten, aber Finger weg. Versuchen Sie nicht, mit ihr anzupendeln. Ich gebe Ihnen eine Stunde Vorsprung, dann komme ich nach, weil ich mit ihr reden will. Was ich wissen will, ist, was sie gleich danach macht, wenn ich gegangen bin, und was sie dann in den nächsten Tagen macht. Erreichen können Sie mich jeden Abend im... Ich nannte ihm mein Hotel und meine Zimmernummer. Und im Übrigen nehmen Sie nicht die geringste Notiz von mir. Wir trennten uns, und ich ging hinunter zur Plaza und setzte mich für eine Stunde auf eine Bank. Dann ging ich hoch zu der Busstation an der Ecke und erkämpfte mir einen Platz nach Tijuana. 15 oder mehr Meilen staubiger Fahrt, zu fünft auf Sitzbänke gequetscht, die für drei gedacht waren, und einem kurzen Aufenthalt an der Grenzstation stand der Bus vor dem Eingang zum Rennplatz und ich stieg aus. Die Pferde liefen schon einige Zeit, aber noch immer spülten die Drehkreuze einen steten Strom von Zuschauern und Wettlustigen auf den Platz. Ich kehrte dem Tor den Rücken, ging hinüber zu der Reihe von Kleinbussen vor dem Monte Carlo, dem großen Holzbau des Spielcasinos, und fuhr in die Altstadt. Als ich ins Goldene Hufeisen kam, hing Gormans Sommersprossengesicht über einem Glas Mezcal. Ich wünschte ihm eine gute Konstitution. Er würde sie brauchen, wenn er bei seiner Schnüffelarbeit von destilliertem Kaktus leben wollte. Das Hufeisenvolk begrüßte mich wie einen Heimgekehrten. Sogar der Barmer mit den angeklatschten Stirnlocken gönnte mir ein Grinsen. »Wo ist Pippi?« fragte ich. »Oh, du willst Ed beerben, was?« sagte augenzwinkernd eine schwedische Riesendame. »Na, werde ich mal sehen, ob ich sie dir auftreiben kann.« Aber da kam Püppi schon durch die Hintertür, flog auf mich zu, drückte mich, knutschte mich ab, rieb ihr Gesicht an meinem und was sie sonst noch machte, weiß der Himmel. »Na, wieder dafür eine Sause?« »Nein«, sagte ich und führte sie nach hinten zu den Nischen. »Geschäft diesmal.« »Wo ist Ed?« »Rauf in den Norden. Seine Frau ist abgetreten und er geht das Erbe einsammeln.« »Das macht dich traurig, was?« »Und wie? Ich hab schwer dran zu knappern, dass Papa plötzlich zu so einer Masse Knete kommt.« Ich sah sie von der Seite her an mit einem Blick, der geheimes Verstehen signalisieren sollte. »Und du glaubst, Ed kommt zurück und bringt dir den Zaster an?« Aus ihren Augen traf mich ein dunkler Blitz. »Was ist denn mit dir los?« wollte sie wissen. Ich lächelte vielsagend. »Eins von zwei Dingen wird eintreffen«, sagte ich prophetisch. »Entweder Ed lässt dich im Stich, das hat er sowieso schon vorgehabt, oder er wird jeden Penny brauchen, den er zusammenkratzen kann, um seinen Kopf aus der... Du gottverdammter Lügner!« Ihre rechte Schulter war mir zugewendet, berührte meine linke. Ihre linke Hand fuhr hinab unter ihren kurzen Rock. Ich stieß ihre Schulter nach vorn, sodass ihr Oberkörper mit halber Drehung von mir wegflog. Das Messer, das ihre Hand hochgerissen hatte, fuhr tief in die Unterseite des Tisches. Ein Wurfmesser mit starker Klinge. Sie trat nach hinten aus und einer ihrer spitzen Absätze bohrte sich mir ins Fußgelenk. Ich schob meinen Arm um sie und presste ihren Ellenbogen an ihren Körper, als sie eben das Messer aus dem Tisch gezogen hatte. »Was soll denn der Quatsch hier, was?« Ich sah hoch. Auf der anderen Seite des Tisches stand ein Mann und starrte wütend auf mich herab, die Beine gespreizt, die Fäuste in den Hüften. Ein großer, grobknochiger Kerl mit breiten Schultern, auf denen ein langer, gelber Hals saß, der einen kleinen, runden Kopf trug. Seine Augen sahen wie schwarze Schuhknöpfe aus, die am oberen Ende einer kleinen, zerknautschten Nase dicht beieinander standen. »Wo hast denn deine Manieren her?« brüllte dieser reizende Kerl mich an. Er war ein bisschen zu grob, um sich mit ihm einzulassen. »Wenn Sie ein Kellner sind«, sagte ich zu ihm, »dann bringen Sie mir eine Flasche Bier und irgendwas für die Kleine. Wenn Sie kein Kellner sind, verduften Sie.« »Weißt du, was ich dir bringen werde?« Das Mädchen entwand sich meinen Händen und brachte ihn zum Schweigen. »Für mich ein Scotch«, sagte sie in scharfem Ton. Er knurrte, blickte zwischen uns beiden hin und her, zeigte mir noch einmal seine dunklen Zähne und schob ab. »Wer ist denn dein Freund?« »Lass den lieber in Ruhe«, riet sie mir, ohne meine Frage zu beantworten. Dann schob sie ihr Messer wieder in das Versteck unter ihrem Rock und drehte sich zu mir, um mich anzusehen. »Also was ist jetzt? In was für Schwierigkeiten soll Ed stecken?« »Du hast von den Morden in der Zeitung gelesen?« »Ja.« »Dann brauchst du eigentlich nicht mehr lange zu überlegen«, sagte ich. »Ed ist bloß weg, um dir das anzuhängen. Aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Wenn nicht, sitzt er in der Falle.« »Du hast doch wohl einen Knall«, rief sie aus. »Auch wenn du 10-mal besoffen warst, du weißt doch ganz genau, dass wir beide mit dir hier waren, als die Morde passierten.« »Und wenn ich 10-mal einen Knall habe, ich weiß ganz genau, dass das noch lange nichts beweist«, berichtigte ich sie. »Und mit meinem Knall gedenke ich, den Mörder an meinem Handgelenk mit nach San Francisco zu nehmen.« Sie lachte mich aus. Ich lachte zurück und stand auf. »Ich werde dich ja noch wiedersehen«, sagte ich und schlenderte zur Tür. Ich fuhr zurück nach San Diego und forderte telegrafisch einen weiteren Detektiv aus Los Angeles an. Dann aß ich etwas und verbrachte den Abend auf Gorman wartend in meinem Hotelzimmer. Es war spät, als er kam, und er roch von San Diego nach St. Louis und zurück nach Mezcal. Aber sein Kopf schien einigermaßen klar zu sein. »Einen Moment, dachte ich müsste Sie aus dem Laden da freischießen«, grinste er. »Oh, das überlassen Sie mir«, befahl ich. »Ihre Aufgabe ist beobachten, sonst nichts.« »Was haben Sie rausgebracht?« »Als Sie abgehauen waren, hat Köpfe zusammengesteckt. Sie schienen mir irgendwie aufgeregt. Ganz schön aus dem Häuschen, könnte man sagen. Er ist dann gegangen, also habe ich das Mädchen allein gelassen und bin ihm hinterhergeschlichen. In der Stadt hat er ein Telegramm aufgegeben. Ich konnte nicht nah genug an ihn heran, um festzustellen, an wen es war. Dann ist er wieder in den Laden zurückgegangen.« »Wer ist dieser Lulatsch denn?« »Nicht gerade ein süßer Traum, nach dem, was ich höre. Gänsehals Flynn nennen sie ihn. Er ist der Rausschmeißer und macht alles Mögliche, was sonst in dem Laden noch anfällt.« »Dieser Gänsehals-Typ war also der Kehrausmann vom goldenen Hufeisen und hatte sich während meiner dreitägigen Sauftour nicht ein einziges Mal blicken lassen? Ich konnte unmöglich so betrunken gewesen sein, dass ich seine Hässlichkeit vergessen hätte. Und an einem dieser drei Tage war Mrs. Ashcraft samt ihrem Dienstbotenpersonal umgebracht worden. »Ich habe ihrer Agentur telegrafiert, sie soll noch einen Detektiv schicken«, teilte ich Gorman mit. »Der soll sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Übergeben Sie ihm die Beobachtung von dem Mädchen, und Sie hängen sich Gänsehals an die Fersen. Ich glaube, der hat 3 Morde an seinem schönen Hals. Also, ein bisschen Vorsicht, ja?« »Ei, ei, Captain.« Damit ging er weg, um etwas zu schlafen. Den folgenden Nachmittag verbrachte ich auf dem Rennplatz, um mir die Zeit bis zum Abend mit den Pferden zu vertreiben. Nach dem letzten Rennen aß ich etwas im Sunset Inn und bummelte dann zu dem großen Casino am anderen Ende desselben Baus. 1000 oder mehr Menschen aller Schattierungen schubsten einander dort herum und kämpften mit dem Geld, das ihnen das Rennen gelassen oder geschenkt hatte, um einen Gewinn beim Pokern, beim Würfeln, an Glücksrädern, Roulette-Scheiben und Automaten. Ich hatte keinen Bock auf eins dieser Spiele. Ich wanderte in der Menge herum und suchte mir meine Leute. Da war der Erste, ein Mann, der eindeutig ein Farmarbeiter in seinem Sonntagsanzug war. Er drückte sich in Richtung Tür durch das Gewimmel und sein Gesicht drückte jene bestimmte Leere aus, die dem Spieler eigen ist, der vor Ende des Spiels bankrott gemacht hat. Es ist ein Ausdruck des Bedauerns, weniger über den Verlust des Geldes als über die Notwendigkeit aufhören zu müssen. Ich fing den Farmarbeiter an der Tür ab. »Haben Sie dich ausgenommen?« fragte ich mitfühlend. Ein belämmertes Nicken. »Wie wär's? Hast du Lust, dir in 10 Minuten $5 zu verdienen?« führte ich ihn in Versuchung. Er hatte Lust. Aber worum drehte sich's dabei? »Ich möchte, dass du mit mir in die Altstadt rüberkommst und dir da einen Mann ansiehst. Dann kriegst du dein Geld. Es sind keine Fallstricke dabei.« Damit war er zwar nicht ganz zufrieden, aber $5 sind $5 und er könne jederzeit aussteigen, wenn die Sache ihm nicht geheuer vorkäme. Er beschloss, es zu versuchen. Ich ließ den Farmarbeiter an einer Tür warten und fischte mir den nächsten heraus. Einen kleinen, dicken Mann mit runden, optimistischen Augen und schlaffen Lippen. Er willigte ein, sich die $5 auf die einfache und leichte Weise zu verdienen, die ich ihm geschildert hatte. Der nächste Mann, den ich anging, war ein bisschen zu ängstlich, um sich auf ein so undurchsichtiges Spiel einzulassen. Dann kam ich an einen Filipino. Grandios, in hirschfarbenem Anzug. Und schließlich kriegte ich noch einen stämmigen jungen Griechen, der wahrscheinlich Kellner war oder Friseur. 4 Mann waren genug. Mein Quartett gefiel mir. Für das, was ich vorhatte, sahen sie nicht zu intelligent aus, wirkten andererseits aber auch nicht gleich wie Ganoven oder Falschspieler. Ich setzte sie in einen Kleinbus und buxierte sie hinüber in die Altstadt. »Also die Sache ist die«, instruierte ich sie, als wir da waren. »Ich gehe ins Goldene Hufeisen gleich um die Ecke. Ihr wartet 2 bis 3 Minuten und kommt dann nach und bestellt euch was zu trinken.« Ich gab dem Farmarbeiter einen $5-Schein. »Davon bezahlt ihr die Drinks, wird nicht abgezogen von eurem Lohn.« Arden ist ein großer, breitschultriger Mann mit einem langen, gelben Hals und einem kleinen, hässlichen Gesicht. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Ich möchte, dass ihr euch den alle gut anguckt, aber so, dass er nichts merkt. Wenn ihr sicher seid, dass ihr ihn überall wiedererkennen würdet, nickt er mir unauffällig zu, kommt wieder hierher und dann kriegt ihr euer Geld. Passt aber auf, wenn ihr mir zunickt. Niemand drin darf auf den Gedanken kommen, dass ihr mich kennt. Das kam ihnen wohl reichlich sonderbar vor, aber sie blieben bei der Stange. Als ich das Lokal betrat, war Gänsehals hinter der Bar und half den Barmännern. Sie brauchten Hilfe, der Laden war knallvoll. Gormans Sommersprossengesicht konnte ich nicht finden in dem Gewühl, aber ich entdeckte das scharf geschnittene weiße Gesicht von Hooper. Er war also der Detektiv, den man mir auf mein 2. Telegramm hin aus Los Angeles geschickt hatte. Pippi war weiter unten an der Bar und trank mit einem kleinen Mann, dessen sanftmütiges Gesicht den Teufel-komm-raus-Ausdruck des mustergültigen Ehemanns angenommen hatte, der sich mal eine kleine Zecherei erlaubt. Sie nickte mir zu, ließ ihren Kunden aber nicht aus der Mache. Gänsehals sah mich und die Flasche Bier, die ich bestellt hatte, finster an. Kurz darauf kam mein angeheuertes Quartett herein. Sie spielten ihre Rollen großartig. Als erstes spähten sie mit zusammengekniffenen Augen durch den Rauch, von einem Gesicht ins andere blickend, hastig die Augen abwendend, wenn jemand sie ansah. Nachdem das eine Weile gut gegangen war, entdeckte eine von ihnen, der Filipino, den von mir beschriebenen Mann hinter der Bar. Vor Begeisterung sprang er einen Fuß hoch und dann, als er merkte, dass Gänsehals ihn grimmig anfunkelte, kehrte er ihm den Rücken zu und trat von einem Fuß auf den anderen. Auch die 3 anderen orteten Gänsehals jetzt und schossen heimliche Blicke zu ihm hin, die so schreiend unauffällig waren wie ein angeklebter Backenbart. Gänsehals stierte sie bedrohlich an. Der Filipino drehte sich um, guckte mich an, duckte ruckartig den Kopf und schoss hinaus auf die Straße. Die 3 übrigen stürzten ihre Drinks hinunter und suchten meinen Blick. Ich las derweil ein Schild oben an der Wand hinter der Bar. Hier werden nur echte amerikanische und britische Vorkriegswhiskys ausgeschenkt. Ich versuchte zu zählen, wie viel Lügen sich in diesen 9 Worten verbargen und war bis auf 4 gekommen, mit Aussicht auf noch mehr, als einer meiner Verbündeten, der Grieche, sich mit dem Fehlzündungsgeräusch eines Verbrennungsmotors räusperte. Gänsehals schob sich an der Bar entlang, in der einen Hand einen Spundschlegel, das Gesicht puterrot. Ich sah meine Gehilfen an. Ihr Nicken wäre nicht so schlimm gewesen, wenn eines nach dem anderen gekommen wäre, aber sie wollten es nicht riskieren, dass ich vielleicht wegsehe, bevor ihr Signal bei mir angekommen wäre, und so gingen die 3 Köpfe synchron auf und ab. Ein Zeichen, das im Umkreis von 10 Metern niemand übersehen konnte und auch niemand übersah. Und dann stürzten sie zur Tür hinaus, nur weg von dem Mann mit dem langen Hals und dem Spundschlegel. Ich leerte mein Glas Bier und schlenderte aus dem Saloon und um die Ecke. Vereint standen sie an der Stelle, wo sie warten sollten. »Den erkennen wir wieder«, kam es im Chor. »Das ist der Prima«, lobte ich sie. »Das habt ihr großartig gemacht. Ich glaube, jeder von euch ist der geborene Privatdetektiv. Hier ist euer Geld. Aber an eurer Stelle würde ich den Laden erst mal eine Weile meiden. Er könnte sonst nämlich Verdacht schöpfen.« Sie krallten sich ihren Lohn und waren weg. Kurz vor zwei am nächsten Morgen kam Hooper in mein Zimmer in San Diego. »Gleich nach ihrem ersten Besuch ist Gänsehals verschwunden. Gorman hinter ihm her«, sagte er. »Danach ist das Mädchen zu einem Luftziegelhaus am Stadtrand gegangen, und da waren sie noch drin, als ich Schluss gemacht habe. Das Haus war dunkel.« Gorman tauchte in dieser Nacht nicht mehr bei mir auf. Um 10 Uhr vormittags weckte mich ein Hotelboy mit einem Telegramm. Es kam aus Mexicali. »Letzte Nacht hierher gefahren, bei Freunden versteckt, hat 2 Telegramme aufgegeben. Gorman.« Das war eine gute Nachricht. Der Langhals war auf mein Spiel hereingefallen, hatte meine 4 bankrotten Spieler für 4 Zeugen gehalten, hatte sich durch ihr Nicken identifiziert gefühlt. Gänsehals war der Knabe, der die Morde begangen hatte. Und Gänsehals war auf der Flucht. Ich war aus meinem Pyjama gestiegen und griff nach meinem Anzug, als mir der Boy ein weiteres Telegramm hereinbrachte. Dieses kam von O'Gar über die Agentur. »Ashcraft, gestern verschwunden.« Ich rief Hooper an, um ihn aus dem Bett zu holen. »Fahren Sie runter nach Tijuana«, sagte ich zu ihm. »Beobachten Sie das Haus, in dem das Mädchen letzte Nacht gewesen ist, es sei denn, Sie entdeckten sie schon im goldenen Hufeisen. Bleiben Sie jedenfalls da, bis sie irgendwo auftaucht. Bleiben Sie dran an ihr, bis sie mit einem großen, blonden Engländer Kontakt aufnimmt. Dann halten Sie sich an den. Er ist unter 40, groß, mit blauen Augen, Haare gelb. Lassen Sie sich nicht abschütteln von ihm. Er ist auf dieser Party jetzt der Big Boy. Ich fahre auch rüber. Wenn der Engländer und ich zusammenbleiben und das Mädchen uns verlässt, heften Sie sich an sie. Andernfalls behalten Sie ihn im Auge.« Ich zog mich an, verdrückte ein kleines Frühstück und nahm einen Bus in die mexikanische Stadt. Der Bursche, der den Bus fuhr, brauste ganz schön dahin, aber als uns in der Nähe von Palm City ein offener rotbrauner Sport-2-Sitzer überholte, hatte ich das Gefühl, auf der Stelle stehen zu bleiben. Ashcraft steuerte den Zweisitzer. Als ich das Luftziegelhaus wieder sah, stand der Zweisitzer davor. Leer. Einen Block weiter spielte Hooper einen Betrunkenen. Er sprach mit 2 Indios, die die Uniform der mexikanischen Armee trugen. Ich klopfte an die Tür des Luftziegelhauses. Püppis Stimme. »Wer ist da?« »Ich. Parker. Hört ihr gerade, dass Ed zurück ist?« »Oh«, rief sie aus. Eine Pause. »Komm rein!« Ich drückte die Tür auf und ging hinein. Der Engländer saß zurückgelehnt in einem Stuhl, den rechten Ellenbogen auf dem Tisch, die rechte Hand in seiner Jackentasche. Wenn er eine Kanone in dieser Tasche hatte, so war sie auf mich gerichtet. »Hallo«, sagte er. »Ich höre, du hast Vermutungen über mich angestellt.« »Nenn es, wie du willst.« Ich schob einen Stuhl dicht an ihn heran und setzte mich. »Aber wir wollen uns nicht gegenseitig auf den Arm nehmen. Du hast deine Frau durch Gänsehals um die Ecke bringen lassen, um dir unter den Nagel zu reißen, was sie hatte. Dein Fehler war nur, dass du dir dafür so einen Schwachkopf ausgesucht hast. Einen Schwachkopf, der erst eine Killerorgie veranstaltet und dann die Nerven verliert. Der erst anfängt zu kapieren, wenn 3 oder 4 Zeugen mit dem Finger auf ihn zeigen. Und der dann nicht weiter türmt als bis Mexicali. Da hat er sich wirklich ein schönes Nest ausgesucht. Wahrscheinlich hat er so die Hose voll gehabt, dass ihm die 5- oder 6-Stunden-Fahrt über die Berge vorgekommen ist, wie eine Reise ans Ende der Welt. Ich gab keine Ruhe. Du bist kein Schwachkopf, Ed, und ich auch nicht. Ich möchte mit dir in den Norden fahren. Schön mit Armbändern an der Hand. Aber ich habe keine Eile. Wenn ich dich heute nicht mitnehmen kann, warte ich gerne bis morgen. Am Ende krieg ich dich doch. Es sei denn, irgendwie kommt mir zuvor. Und das wird mir nicht das Herz brechen. Zwischen meiner Jacke und meinem Bauch steckt ein Ballermann. Wenn du Pippi sagst, sie soll den rausholen, wären wir sofort so weit, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten können. Er nickte langsam, ohne mich aus den Augen zu lassen. Das Mädchen trat hinter mich Eine ihrer Hände ging über meine Schulter, schob sich in meine Jacke und meine alte schwarze Kanone verließ mich. Bevor das Mädchen hinter mir zurückging, setzte sie mir kurz die Spitze ihres Messers in den Nacken. Eine zarte Mahnung. »Gut«, sagte ich, als sie dem Engländer meine Kanone gab, der sie mit der linken Hand einsteckte. »Hier also mein Vorschlag. Du fährst mit Püppi und mir über die Grenze. Dann brauchen wir uns nicht mit Auslieferungspapieren rumzuschlagen. Und ich lass euch einsperren. Unseren Kampf können wir vor Gericht ausfechten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einem von euch die Morde anhängen kann. Jedenfalls seid ihr frei, wenn ich's nicht schaffe. Wenn ich's allerdings schaffe, was ich hoffe, baumelt ihr natürlich. Türmen ist doch sinnlos, oder? Wollt ihr den Rest eures Lebens vor den Bullen weglaufen? Bloß um am Ende doch geschnappt zu werden? Oder bei einem Fluchtversuch abgeknallt zu werden? Deinen Hals kannst du vielleicht retten, Ed. Aber was ist mit dem Geld, das deine Frau hinterlassen hat? Darum geht es doch. Deswegen hast du doch deine Frau umbringen lassen. Stell dich dem Gericht und du hast eine Chance, da dran zu kommen. Rennst du weg? Ist es futsch. Mein Spiel in dem Augenblick bestand darin, Ed und sein Mädchen zum Türmen zu bewegen. Wenn sie mir erlaubten, sie festzusetzen, würde ich vielleicht einen von beiden hinter Gitter bringen können. Aber allzu groß waren meine Chancen da nicht. Es hing davon ab, wie die Dinge sich später entwickeln würden. Es hing davon ab, ob ich beweisen konnte, dass Gänsehals in der Nacht der Morde in San Francisco gewesen war. Und mir war klar, dass er bestimmt alles Mögliche auffahren würde, was das Gegenteil bewiese. Wir hatten keinen einzigen Fingerabdruck des Mörders in Mrs. Ashcrafts Haus finden können. Und wenn es mir gelänge, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass er zu der Zeit in San Francisco gewesen wäre, würde ich immer noch zu beweisen haben, dass er die Morde tatsächlich begangen hatte. Das schwerste Stück Arbeit läge dann aber erst noch vor mir, nämlich zu beweisen, dass er die Morde für einen von diesen beiden begangen hatte und nicht auf eigene Rechnung. Ich hatte es also darauf angelegt, dass dieses Pärchen verduftete. Wohin sie fuhren oder was sie machten, war mir egal. Der Engländer überlegte angestrengt. Krachend flog die Haustür auf und Gänsehals Flynn kam ins Zimmer. Seine Sachen waren weiß von Staub, den Kopf hielt er vorgestreckt mit der ganzen Länge seines langen, gelben Halses. Seine Schuhknopfaugen hefteten sich auf mich. Seine Hände drehten sich um, das war alles, was man sehen konnte. Sie drehten sich einfach um und jede hielt einen schweren Revolver. »Pfoten auf den Tisch, Ed«, knurrte er. Wenn Ed eine Kanone in der Tasche hatte, so konnte er jetzt auf den Mann in der Tür nicht schießen, weil eine Tischkante dazwischen war. Er nahm die Hand aus der Tasche, leer, und legte beide Handflächen auf die Tischplatte. »Bleib, wo du bist«, bellte Gänsehals das Mädchen an. Er starrte fast eine volle Minute drohend auf mich. Als er sprach, sprach er zu Ed und Püppi. »Deswegen hast du mir also telegrafiert, ich soll zurückkommen. Hä? Eine Falle? Ich, dein Sündenbock, was? Ich werde ihn dir zeigen, den Sündenbock. Ich rede jetzt und dann verschwinde ich hier, und wenn ich mich durch die ganze verdammte mexikanische Armee durchballern muss. Ja, ich hab sie umgebracht, deine Frau und ihre Dienstleute auch. Hab sie umgebracht, für die 1000 Eier.« Das Mädchen machte einen Schritt vor und schrie, »Halt's Maul, du Arsch! Halt selber das Maul!« brüllte Gänsehals zurück. Und sein Daumen spannte den Hahn des Revolvers, der auf sie gerichtet war. »Ich rede hier. Ich hab sie umgebracht für...« Püppi bückte sich, ihre linke Hand ging unter den Saum ihres Rocks, die Hand kam hoch, leer. Das Mündungsfeuer aus der Kanone von Gänsehals blitzte auf einer fliegenden Stahlklinge. Das Mädchen wirbelte rückwärts durchs Zimmer, zurückgehämmert von den Kugeln, die ihr in die Brust drangen, sie schlug mit dem Rücken gegen die Wand, sie kippte vornüber auf den Fußboden. Gänsehals hörte auf zu schießen und versuchte zu sprechen. Der braune Griff vom Messer des Mädchens ragte aus seinem gelben Hals. Er konnte seine Worte nicht an der Klinge vorbeibringen. Er ließ seinen Revolver fallen und versuchte, den herausragenden Messergriff zu fassen. Seine Hand kam bis zur Hälfte hoch und fiel dann herab. Langsam ging er zu Boden. Auf die Knie, auf die Hände, kippte um und lag still. Ich sprang zu dem Engländer hin. Unter meinem Fuß drehte sich der Revolver, den Gänsehals fallen gelassen hatte, sodass ich zur Seite wegrutschte. Meine Hand wischte über die Jacke des Engländers, aber mit einer Körperdrehung wich er mir aus und zog seine Kanone. Seine Augen waren hart und kalt und seine Lippen waren aufeinander gepresst, sodass kaum noch ein Schlitz zu sehen war. Langsam ging er rückwärts, während ich still liegen blieb, wo ich hingestürzt war. Er hielt keine Rede. Ein kurzes Zögern an der Tür, die Tür flog auf und knallte zu. Weg war er. Ich schnappte mir den Revolver, der mich umgeworfen hatte, sprang an die Seite von Gänsehals, riss ihm den anderen Revolver aus der toten Hand und stürzte hinaus auf die Straße. Der rotbraune Zweisitzer zog in der Wüste eine Sandwolke hinter sich her. 10 Meter weiter stand eine staubbedeckte schwarze Limousine, wahrscheinlich der Wagen, mit dem Gänsehals von Mexicali hergekommen war. Ich rannte hin, sprang hinein, kriegte Leben in ihn und machte mich an die Verfolgung der Staubwolke. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass der Wagen, in dem ich saß, trotz seines stark mitgenommenen Äußeren, eine hervorragende Maschine hatte. Tor war gut. Aber etwa eine halbe Stunde lang, vielleicht auch mehr, verringerte sich der Abstand zwischen mir und der Staubwolke vor mir, merkte ich, dass ich aufholte. Ich wich einem Felsbrocken aus, der mich erledigt hätte, konnte gerade noch das Steuer herumreißen. Als ich wieder nach vorn blickte, sah ich, dass der rotbraune Zweisitzer keinen Dreck mehr aufwirbelte. Er war zum Stehen gekommen. Der Zweisitzer war leer. Ich fuhr weiter. Hinter dem Zweisitzer hervor peitschten Pistolenschüsse. 3. Man musste schon verdammt gut schießen können, wenn man fern und löchern wollte. Im Sitz herum wie ein Quecksilberkügelchen auf einem nervösen Handteller. Er feuerte noch einmal aus der Deckung seines Wagens und flitzte dann los zu einem schmalen, ausgetrockneten Wasserlauf, einer scharfkantigen, 3 Meter breiten Erdspalte. Oben an der Kante fuhr er noch einmal herum, verschwendete eine weitere Patrone auf mich und sprang aus meinem Sichtbereich. Ich wirbelte das Rad in meinen Händen herum, latschte auf die Bremse und rutschte mit der schwarzen Limousine zu der Stelle, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte. Die obere Uferkante des trockenen Wasserlaufs bröckelte unter meinen Vorderrädern weg. Ich nahm den Fuß vom Bremspedal und sprang hinaus. Der Wagen rutschte über die Kante, hinunter, ihm nach. Flach auf dem Bauch, in jeder Hand eine der Kanonen von Gänsehals, schob ich vorsichtig den Kopf über den Rand. Auf allen Vieren krabbelte der Engländer dem Auto aus dem Weg, das schrottenden Flussbett landete. Der Mann hielt eine Pistole in der Hand. Meine Pistole. »Wirf sie weg, Ed, und steh auf!« schrie ich. Er riss die Pistole hoch, aber ich war schneller. Voll traf mein Schuss seinen Unterarm. Erschrocken griff er mit der linken Hand nach der Wunde. Als ich neben ihn rutschte, nahm ich mir die Pistole, die er fallen gelassen hatte, und filzte ihn, um festzustellen, noch mehr hatte. Dann drehte ich ein Taschentuch zu einer Art Abbindeknick, knotete es ihm um den verletzten Arm. »Gehen wir nach oben und reden wir?« schlug ich vor und half ihm den steilen Hang hinauf. Wir stiegen in seinen Zweisitzer. »Na, mal los. Aber glaub nur nicht, dass ich viel zu unter... nichts in der Hand gegen mich. Du hast selber gesehen, wie Pippi Gänsehals kalt gemacht hat, damit er sie nicht verpfeift.« »Aha, also so hast du dir das gedacht?« fragte ich. »Das Mädchen hat Gänsehals angeheuert, damit er deine Frau umbringt. Aus Eifersucht, nachdem sie erfahren hatte, dass du sie abschieben und in deine eigenen Kreise zurückkehren wolltest, ja?« »Genau.« »Nicht schlecht, Ed. Aber das Garn hat eine dünne Stelle. Du bist gar nicht Ashcraft.« Er schreckte hoch. Dann lachte er. »Jetzt geht deine Begeisterung mit dir durch, was? Hätte ich die Frau eines anderen betrügen können? Denkst du etwa, ich hätte mich nicht vor Richmond, ihrem Anwalt, ausweisen müssen? Hör zu, Ed. Du kannst mir glauben, dass ich ein bisschen schlauer bin als die beiden. Sagen wir mal, du hattest eine Menge Material, das Ashcraft gehört hat. Papiere, Briefe, Unterlagen in seiner Handschrift. Wenn du außerdem noch eine geschickte Hand beim Schreiben hast, wäre es dir doch nicht schwer gefallen, seine Frau an der Nase herumzuführen, oder? Und was den Anwalt angeht, deine Legitimation bei ihm, so war das nur eine Formsache. Er ist nie auf den Gedanken gekommen, dass du nicht Ashcraft sein könntest. Anfangs bestand dein Spiel darin, Mrs. Ashcraft auszunehmen. Die Entziehungskur. Als sie in England aber ihre Zelte abbrach und hier rüberkam, hast du beschlossen, sie um die Ecke zu bringen und ihr alles zu nehmen. Du wusstest, dass sie eine Waise war und keine nahen Verwandten hatte, die dazwischenfunken würden. Du wusstest, dass es in Amerika wohl kaum viele Leute gibt, die behaupten könnten, du seist nicht Ashcraft. Und was meinst du, wo Ashcraft gesteckt hätte, in der ganzen Zeit, in der ich sein Geld verjubel? Der ist ja tot, sagte ich. Das traf ihn, obwohl er ziemlich ruhig blieb. Aber hinter Lächeln wurden seine Augen sehr nachdenklich. Du könntest natürlich recht haben, sagte er gedehnt. Aber selbst wenn, ich sehe immer noch nicht, wie du mich an den Galgen bringen willst. Kannst du beweisen, dass Püppi mich nicht für Ashcraft gehalten hast? Kannst du beweisen, dass sie wusste, warum Mrs. Ashcraft mir Geld geschickt hat? Kannst du beweisen, dass sie irgendwas von meinem Spiel wusste? Ich glaube doch wohl nicht. Vielleicht kommst du damit durch, gab ich zu. Geschworene sind manchmal komisch und es macht mir nichts aus, dir zu sagen, dass mir wohler wäre, wenn ich ein paar Dinge über diese Morde wüsste, die ich nicht weiß. Macht's dir was aus, mir ein paar Einzelheiten darüber zu erzählen, wie du in Ashcrafts Haut geschlüpft bist? Er stülpte die Lippen vor und zuckte dann mit den Schultern. Na schön, von mir aus. Spielt ja keine große Rolle mehr. Für meine Parade komme ich sowieso dran. Und da macht's auch nicht viel aus, wenn ich noch ein paar Kleinigkeiten zugebe. Nach einer Pause fuhr der Engländer fort. Auf Hoteldieb spezialisiert. In die Staaten bin ich gekommen, als England und der Kontinent ungemütlich wurden. Eines Abends bin ich in einem Hotel in Seattle, also wieder mit dem Dietrich zugange, und schleiche mich in ein Zimmer im vierten Stock. Kaum mir zu, klappert ein anderer Schlüssel im Schloss. Das Zimmer war stockdunkel. Ich riskierte einen Strahl aus meiner Taschenlampe, suchte meine Schranktür und kroch da rein. Der Kleiderschrank war leer. Das war mein Glück. Der Zimmerbewohner würde also nicht kommen, um sich da irgendwas rauszuholen. Inzwischen hatte er Licht gemacht. Er fing an, auf und ab zu rennen. 3 geschlagene Stunden ist er auf und ab gerannt. Auf und ab, auf und ab. Und ich stehe die ganze Zeit in dem Schrank und halte die Kanone in der Hand für den Fall, dass er die Tür aufmacht. 3 volle Stunden ist der Kerl da. Auf und ab. Dann hat er sich hingesetzt. Und ich hörte eine Schreibfeder über Papier kratzen. Das ging 10 Minuten so und dann fing er wieder mit seinem Rumrennen an. Aber diesmal hat er es nur ein paar Minuten durchgehalten. Ich hörte 2 Kofferverschlüsse schnappen und einen Schuss. Ich sprang raus aus meinem Versteck. Er lag auf dem Fußboden und hatte ein Loch im Kopf. An der Schläfe. Jetzt saß ich ganz schön fest. War ja klar. Im Korridor waren schon aufgeregte Stimmen zu hören. Ich finde, den der Tote geschrieben hat, auf dem Schreibtisch. Er war an Mrs. Norman Ashcraft adressiert. Irgendeine Nummer in der Wine Street in Bristol, England. Ich riss ihn auf. Er hatte ihr mitgeteilt, dass er sich umbringen würde. Und unterschrieben war der Brief mit Norman. Da war mir wohler. Einen Mord konnte man also daraus nicht machen. Trotzdem, ich stand in diesem Zimmer mit einer Taschenlampe, Dietrichen und einer Kanone. Ganz zu schweigen von einer Handvoll Schmuck, den ich an Etat lassen. Da klopfte jemand an die Tür. »Holen Sie die Polizei!« rief ich durch die Tür, um Zeit zu gewinnen. Dann drehte ich mich um zu dem Mann, wegen dem ich diesen ganzen Schlamassel am Hals hatte. Ich wusste sofort, dass ein Landsmann von mir war, selbst wenn ich die Adresse auf seinem Brief nicht gesehen hätte. Von unserem Schlag gibt's Tausende. Blond, ziemlich groß, ganz gut gebaut. Ich nutzte die einzige Chance, die ich hatte. Sein Hut und Mantel lagen auf einem Stuhl. Ich zog beides an. Dann kniete ich mich hin, leerte seine Taschen und meine, steckte ihm mein ganzes Zeug rein und stopfte mich mit seinen Sachen voll. Schließlich vertauschte ich die Kanonen und machte die Tür auf. Was ich mir überlegt hatte, war, dass die Ersten, die ankommen würden, ihn vom Sehen vielleicht nicht kannten oder nicht gut genug, um ihn sofort wiederzuerkennen. Das würde mir ein paar Sekunden verschaffen, um zu verschwinden. Aber als ich die Tür aufmachte, merkte ich, dass mein Plan nicht funktionieren würde. Der Hausdetektiv stand da und ein Polizist. Und ich war im Arsch. Als auf eine Karte. Ich erzählte ihnen, ich wäre hochgekommen in mein Zimmer und hätte diesen Kerl da erwischt, wie er meine Sicht hätte. Ich hätte ihn gepackt und in dem Handgemenge sei der Schuss losgegangen. Minuten vergingen wie Stunden und niemand zeigte mich an. Die Leute sagten Mr. Ashcraft zu mir. Meine Maskerade war ein Erfolg. Mir blieb Luft weg. Aber als ich mehr über Ashcraft erfahren hatte, war das gar nicht erstaunlich. Er war erst am Nachmittag in dem Hotel abgestiegen und niemand hatte ihn anders gesehen als in dem Hut und Mantel, den ich jetzt trug. Waren derselbe Typ, typische blonde Engländer. Dann kam die nächste Überraschung. Als der Detektiv die Kleidung des Toten untersuchte, stellte er fest, dass die Herstellerschildchen rausgetrennt waren. Später, als ich einen Blick in sein Tagebuch warf, fand ich, er hatte im Geist Münze werfen mit sich gespielt, wobei er abwechselte zwischen dem Entschluss, sich umzubringen oder seinen Namen zu nennen. Die Herstellerschildchen aus sämtlichen Kleidungsstücken hatte er entfernt, als er den zweiten Plan in Erwägung zog. Aber das wusste ich natürlich noch nicht, als ich da zwischen diesen Leuten stand. Ich wusste nur, dass es noch Wunder gab. Dem Zeitpunkt musste ich mich noch sehr vorsichtig verhalten. Doch als ich Sachen des Toten durchgesehen hatte, kannte ich ihn in- und auswendig vor und zurück. Er hatte fast einen Kubikmeter Papiere und ein Tagebuch, in dem alles stand, was er je getan und gedacht hatte. Ich verbrachte die erste Nacht damit, diese Sachen zu studieren, sie mir einzupauken. Und seine Unterschrift habe ich geübt. Unter den Dingen, die ich ihm aus der Tasche gezogen hatte, waren $1,500 in Reiseschecks gewesen, die ich am nächsten Morgen einlösen wollte. 3 Tage bin ich in Seattle geblieben, als Norman Ashcraft. Ich war über einen Schatz gestolpert und hatte nicht vor, ihn wegzuwerfen. Wenn irgendwas schief ginge, würde der Brief an seine Frau mich vor einer Mordanklage bewahren. Es war sicherer, die Sache durchzustehen, als wegzulaufen. Als der Wirbel sich gelegt, hatte ich meine Sachen und ging nach San Francisco, wo ich meinen eigenen Namen wieder annahm, Ed Bohinen. Aber die ganzen Sachen von Ashcraft nahm ich mit, denn ich hatte den Papieren entnommen, dass seine Frau Geld hatte, und ich wusste, dass ich mich von an Land ziehen konnte, wenn ich Karten richtig ausspielen würde. Sehen wir die Mühe ab. Ich kriegte eine von ihren Annoncen im Examiner zu Gesicht, antwortete darauf und, bis dann. Aber Mrs. Ashcraft hast du nicht umbringen lassen. Er schüttelte den Kopf. Ich holte ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und legte 2 davon zwischen uns auf den Sitz. Sagen wir mal, das wäre ein Spiel. Jetzt bloß zu meiner eigenen Beruhigung. Es wird niemanden belasten, wird nichts beweisen. Wenn du eine bestimmte Sache getan hast, nimm die Zigarette, die mir näher liegt. Wenn du es nicht getan hast, spielst du mit? Nein, das tue ich nicht, sagte er mit Nachdruck. Dein Spiel gefällt mir nicht, aber eine Zigarette möchte ich trotzdem. Mit seinem unverletzten Arm nahm er die Zigarette, die mir näher lag. Danke, Ed, sagte ich. Es fällt mir schwer, aber ich muss dir sagen, dass ich dich an den Galgen bringen werde. Du spinnst ja wohl. Du denkst an die Sache in San Francisco, Ed, erklärte ich ihm. Ich rede aber von Seattle. Du, ein Hoteldieb, wurdest in einem Zimmer entdeckt, in dem gerade ein Mann mit einer Kugel im Kopf gestorben war. Was glaubst du, werden die Geschworenen dazu sagen, Ed? Er lachte mich aus. Und dann verunglückte das Lachen. Es verebbte zu einem süßlichen Lächeln. Du hast es getan, Ed. Ganz klar, sagte ich. Als du anfingst, dir zu überlegen, Mrs. Ashcrafts gesamtes Vermögen dadurch erben zu können, dass du sie umbringen lässt, war das Erste, was du getan hast, diesen Selbstmordbrief ihres Mannes zu vernichten. So sorgfältig du ihn auch gehütet hättest. Es hätte immer die Gefahr bestanden, dass irgendwer ihn zufällig gefunden hätte und dir einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Er hatte seinen Zweck erfüllt. Du brauchtest ihn nicht mehr. Es wäre dumm gewesen, das Risiko einzugehen, dass er irgendwo mal wieder auftaucht. Für die Morde in San Francisco, die du eingefädelt hast, kann ich dir keinen Strick drehen. Aber ich werde dir was verpassen mit dem Mord in Seattle, der nicht auf dein Konto geht, damit die Gerechtigkeit nicht zu kurz kommt. Du kommst mit mir nach Seattle, Ed, und da wirst du hängen für Ashcrafts Selbstmord. Und das tat er dann auch.